nur ein Onkel auf dem Lande. Betreibt er dort seine Landwirtschaft. Bis vor 10 Jahren war der Hof mit einer Hypothek belastet. Das Wasser für das Haus und den Stall kommt von einer Quelle. Kühe, Pferde, Schweine und Schafe machen dem Bauern Arbeit. Gewöhnlich füttert meine Tante die Hühner, Enten und Truthähne. Zweimal täglich sammelt sie die Eier in ihrem Korb. Sehen Sie sich das schöne Zuchtkalb an. Es ist 3 Monate alt. Im Frühjahr sät mein Onkel Weizen, Hafer, Gerste und Mais. Heu kann im frühen Sommer gemäht werden. Im Spätsommer müssen sie das Getreide und die Kartoffeln ernten. Das meiste Pflügen wird mit Traktoren im Herbst gemacht. Bevor er eine Melkmaschine kaufte, half die ganze Familie, die Kühe zu melken. Einige Bienenvölker geben genug Honig für die ganze Familie. Auf der Messe. Alle 4 Jahre ist in unserer Hauptstadt eine große Messe. Ich glaube bestimmt, dass Sie dort Spaß haben werden, auch wenn Sie keine Menschenansammlungen lieben. Wie oft sind Sie selbst schon dort gewesen, um die Ausstellung zu sehen? Mehr als 30 Länder sind dort auf irgendeine Weise vertreten. Verpassen Sie dieses Jahr nicht die Autoausstellung. Diese Autos werden in Italien, Deutschland, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten hergestellt. Nie zuvor habe ich so viele verschiedene Maschinen zusammen auf einem Platz gesehen. Neben Französisch und Spanisch können Sie auch Italienisch und Deutsch sprechen hören. Während der Messe kommen Tausende von Besuchern mit der Bahn, dem Bus oder dem Flugzeug. Lasst uns die Motorbootrennen ansehen. Sie beginnen in ein paar Minuten. Ich bin sehr hungrig. Möchten Sie nicht erst etwas essen? Für die Kinder gibt es dort die verschiedensten Belustigungen und Spiele. Fischen und Jagen. Könnte ich Sie überreden, diesen Herbst mit mir zum Jagen zu gehen? Es ist sehr gut möglich, dass man auch gut angeln kann. Es tut mir leid, aber ich habe weder ein Gewehr noch eine gute Angel. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe genug für uns beide. Wie steht es mit einem Jagd- und Angelschein? Sie werden doch einen brauchen, oder nicht? Hier ist eine Büchse für Enten und ein Gewehr für Damwild. Diesen Herbst sind die Wälder voll von Hasen. Jäger sollten bei kaltem Wetter warme Kleidung tragen. Ich möchte lieber angeln. Haben Sie eine Angel für mich? Mehrere gute Forellenbäche sind leicht zu erreichen. Zu dumm, dass es regnet. Sie werden nun eine Zeit lang nicht mehr anbeißen. Einmal hatte ich eine große Forelle am Haken. Ungefähr eine Stunde später habe ich sie gelandet. Seien Sie vorsichtig und fangen Sie nicht mehr Fische, als Sie essen können. Das Orchester. Wir haben ein städtisches Orchester, das von einem bekannten Musiker dirigiert wird. Es ist ein großer Beitrag zur Unterhaltung der Öffentlichkeit. Eine Gruppe enthält Geigen, Violas, Celli und Bratschen. Spielen Sie Trompete, Klarinette oder Schlagzeug? Ein Amateurorchester beginnt mit einfachen Märschen und Ouvertüren. Hat nicht die Oboe in diesem Konzert ein Solo? Es ist wichtig, dass alle Instrumente vor Beginn gestimmt werden. Wenn der Dirigent seinen Taktstock hebt, richten sich alle Augen auf ihn. Nur durch ständiges Üben kann ein Violinspieler einen reinen Ton entwickeln. Nach der letzten Nummer gab es großen Beifall. Einige Leute lieben Tanzmusik mehr als Symphonien. Wie es scheint, hat jedes Land seinen eigenen Musikstil. Seine erste Verabredung. Mein Vetter ging zum ersten Mal mit einem Mädchen aus. Er war nicht ganz sicher, was er tun und sagen sollte. Ein älterer Freund gab ihm einige gute Ratschläge, wie er sich benehmen sollte. Wenn du sie abholst, sagte er, musst du pünktlich sein. Natürlich darfst du nicht überrascht sein, wenn sie noch nicht fertig ist. Wenn ihr auf der Straße geht, geht der Mann immer an der linken Seite. Bleibe im Restaurant hinter ihr, wenn der Kellner euch an den Tisch führt. Gewöhnlich bestellt der Herr für beide. Rede während des Essens nicht immerzu über dich und deine Interessen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, nicht genügend Geld zu haben. Frage sie nicht, ob sie gern tanzt, wenn du selbst nicht tanzen kannst. lenke das Gespräch auf Dinge, die sie gern hat. Eine Verlobung. Peter und Maria gehen schon über ein Jahr miteinander. Beide arbeiten für ihren Lebensunterhalt, nicht wahr? Als Peter eine Lohnerhöhung bekam, wollte er feiern. Er sagte zu sich: Heute Abend muss ich Maria anrufen. Maria wurde gefragt, ob sie bis 6 Uhr fertig sein könnte. Während Peter den Wagen parkte, musste Maria eine Weile warten. Sie hatten Glück und bekamen einen Tisch für zwei. Verliebte scheinen ihre Umgebung vergessen zu können. Während des Essens machte Peter ihr einen Heiratsantrag und Maria nahm an. Es war kein Zufall, dass Peter einen Verlobungsring bei sich hatte. Sie machten aus, so bald wie möglich zu heiraten. Keiner von beiden versuchte, sein Glück zu verbergen. Peter ist der einzige Sohn, aber Maria ist die jüngere von zwei Schwestern. Sie hoffen, ihre Flitterwochen in der Schweiz zu verbringen. Auf Arbeitssuche. Um den Lebensunterhalt zu verdienen, muss man zuerst Arbeit finden. Als Johann mit 16 Jahren die Schule verließ, musste er sofort eine Beschäftigung suchen. Er las alle Anzeigen unter Stellenangebote in der Zeitung. Junger Mann, gutes Aussehen, mit Oberschulbildung, als kaufmännischer Angestellter gesucht. Johann zog seinen besten Anzug an, kämmte sein Haar und reinigte seine Fingernägel. Er sagte zu dem Angestellten, dass er den Personalchef sprechen möchte. Wenn die Stelle noch frei ist, würde ich sie gern annehmen. Ich habe zwar noch nie in einem Büro gearbeitet, aber ich möchte es lernen. Maschine schreiben kann ich nicht, aber in Mathematik war ich in der Schule immer gut. Diese Referenzen habe ich mitgebracht. Diese hier ist vom Schuldirektor. Wir arbeiten von 9 bis 5, wovon eine Stunde als Mittagspause abgeht. Der Personalchef sagte zu Johann, er solle sich am nächsten Morgen zur Arbeit melden. Fabrikarbeit. Viele Leute verdienen ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in einer Fabrik. In einigen Ländern ist die 40-Stunden-Woche eingeführt. In verhältnismäßig kurzer Zeit können Leute an einer Maschine angelernt werden. Der Lebensstandard hängt letzten Endes von der Produktion ab. Die Produktion dieser Fabrik geht zum größten Teil auf den Exportmarkt. Es ist die Verantwortung der Geschäftsführung, die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Jeder locht seine Arbeitskarte, wenn er zur Arbeit kommt. Vorarbeiter und Werkmeister werden besser bezahlt als Arbeiter. Nur die Tüchtigeren werden für Beförderung in Betracht gezogen. Sobald das Pfeifen ertönte, legten die Arbeiter ihre Werkzeuge nieder. Er tat alles, um eine besser bezahlte Arbeit mit kürzeren Arbeitsstunden zu bekommen. Frage den Mann im Arbeitsanzug, wie oft er ausbezahlt wird. In dieser Fabrik erhalten wir unseren Lohn alle 2 Wochen. Büroarbeit. Bei dieser Firma sind die Bürostunden von 9 bis 6. Heute Morgen war der Bürochef zuerst da. Er rief seine Sekretärin zur Aufnahme eines Briefes in Kurzschrift. "250 Anschläge in einer Minute kann ein guter Schreiber auf einer Maschine schaffen." Das Fräulein am Schaltbrett erledigt alle ein- und ausgehenden Anrufe. Verbinden Sie mich so schnell wie möglich mit dem Generaldirektor. In der letzten Woche musste der Rechnungsführer Überstunden machen. Er erwartet in Kürze die Bücherrevisoren zur Jahresabrechnung. Als mein Neffe die Schule verließ, wurde er als Bürogehilfe angestellt. Jeden Freitagmorgen werden die Vertreter zu einer Konferenz gerufen. Alle, die schon 10 Jahre bei der Firma arbeiten, bekommen mehr Urlaub. Es scheint zurzeit ein Mangel an guten Buchhaltern zu sein. Wer geht immer zur Bank? Bankgeschäfte. Ich möchte bei dieser Bank ein Konto eröffnen. Entweder der Geschäftsführer oder der Rechnungsführer wird Ihnen behilflich sein. Füllen Sie dieses Formular aus und unterzeichnen Sie auf der punktierten Linie bitte. Wie viel möchten Sie heute einzahlen? Hier ist Ihr Scheckbuch und Ihre Kontonummer. Vielleicht möchten Sie auch ein Safe mieten. Sie müssen sich irgendwie ausweisen, bevor wir den Scheck auszahlen. Genügt mein Pass oder dieser Führerschein? Unterschreiben Sie bitte und fügen Sie das Datum und Ihre Adresse hinzu. Was für eine Sicherheit müssen Sie haben, wenn ich Geld borgen möchte? Bei uns sind die Banken von 10 bis 3 geöffnet. Ich habe hier einige Dollars. Wie ist der Kurs? Welches ist der sicherste Weg, das Geld mit auf die Reise zu nehmen? Kaufen Sie Reisechecks. Das ist ohne jedes Risiko. Wie erfahren wir das Neueste? Können Sie sich vorstellen, in einem Lande zu leben, wo es keine Zeitungen gibt? Nichts Neues vom Sport, über Politik, Gesellschaft oder Geschäft? Lasst uns dem Kurier einen Besuch abstatten, um zu sehen, was dort vor sich geht. Der wichtigste Mann ist der Redakteur, denn er bestimmt, was an Neuigkeiten gedruckt wird. Er schickt überall Reporter hin, die alle Ereignisse festhalten. Sie müssen Leute befragen, beobachten, was geschieht und Artikel darüber schreiben. Sehr oft übermitteln sie ihre Nachrichtenartikel telefonisch oder telegrafisch. Redaktionsschluss bei einer Abendzeitung ist gewöhnlich 2 Uhr mittags. Oft übergeben sie jungen Anfangsreportern Nachrufe und andere leichte Aufgaben. Der Redakteur gibt die Nachrichtenmeldungen zur Veröffentlichung heraus. Zur gleichen Zeit sind Bildreporter an der Arbeit. Ein Haus wird gebaut. Vor 10 Jahren haben wir ein Haus in der Vorstadt gebaut. Ein uns empfohlener Architekt entwarf die Pläne. Er erklärte uns, dass das beste Material letzten Endes doch das billigste wäre. Eine Truppe von Maurern und Polierern kam, um die Seitenwände zu errichten. Um die Fußböden zu legen, arbeiteten 2 Zimmerleute eine ganze Woche lang. Als der Rohbau stand, legte der Elektriker die Drähte und Steckdosen. Der Installateur verwandte Kupferrohre, da diese nicht rosten und länger halten. Als die Gipse fertig waren, kamen die Maler. Die Wände und Decke des Wohnzimmers haben wir leicht grün anstreichen lassen. Einige unserer Freunde dachten, wir hätten zu viele Schränke in unserer Küche. Die Winter sind hier kalt, deshalb ließen wir Zentralheizung einbauen. Es kostete uns eine ganze Menge, um den Boden um das Haus herum zu verschönern.